лишь падение. Zwischen all den Zeilen steckt ein tiefer Schmerz. Doch genauso zog die Feder auch ein lachend stolzes Herz. Sommer und Sonne, Arm in Arm, tanzen die Kinder durch den Schnee. Kann gar nicht sagen, wie schön der Traum war, kann vieles erst jetzt verstehen. Viele Fragen und die Antwort fällt so schwer her. Ist das Glas mit innen rein jetzt halb voll oder halb leer? Was zu viel oder überhaupt richtig? Oder will ich einfach mehr? Ja, ich weiß es nicht, bin atemlos, fühl mich stark, doch genauso leer. In der Nacht, wenn die Erinnerung erwacht, bin ich immer noch bei euch, bin ich bei dir. In der Nacht, wenn mein Herz über euch wacht, weiß ich ganz genau, ihr seid bei mir. Wo ein Vorstoß, da ein Rückschlag, warum wollte ich das nie verstehen? Auch nicht, dass oben die Luft dünn wird, beschert man gar kein leichtes Leben. Drei ins gemeinte Kreuze und ein Auf Wiedersehen. Ich hab dich gern, werd dich vermissen, aber ich muss jetzt gehen. Viele Fragen und die Antwort fällt so schwer her. Ist das Glas mit innen rein jetzt halb voll oder halb leer? Was zu viel oder überhaupt richtig? Oder will ich einfach mehr? Ja, ich weiß es nicht, bin atemlos, fühl mich stark, doch genauso leer. In der Nacht, wenn die Erinnerung erwacht, bin ich immer noch bei euch, bin ich bei dir. In der Nacht, wenn mein Herz über euch wacht, weiß ich ganz genau, ihr seid bei mir, ihr seid bei mir. Wenn mein Herz über euch wacht, weiß ich ganz genau, ihr seid bei mir. In der Nacht, wenn ihr